die Straßen, halt unser Schritt. Durch die Straßen und jeder marschiert mit. Wechselt es ab und Stoßschritt bereit herein, eine neue Zeit. Wechselt es ab, so Arsch und rein, im Kampfe stets geeint. Wessels Lied, was es klingt in Zeit, die Rappe des ewigen Reich. Wir stehen für dich, hast Wessel bereit, hast Wessel eine neue Zeit, eine neue Zeit. Das Reich zerbrach, der Glaube blieb, du konntest es nicht mehr leben. Deine Rede haben sie uns verboten, doch für dich werden wir alles geben. Horst Wessel. Wir denken deiner in dieser Zeit. Wir stehen für dich zum Sturmschutz bereit. Und deine braune Uniform, dein Bild, dein Klang, dein Sinn. Was kann sie dein? Was wissen?